Die Dialoge von frisch Verliebten tönen in den Ohren von Nicht-Verliebten wie nicht enden wollende Nonsens-Dialoge. Im Verlauf einer Beziehung nähert sich die Sprache der allgemein wahrgenommenen Wirklichkeit. So könnte man das nun folgende Hörspiel von Gerhard Kelling zusammenfassen. Aber damit ist es überhaupt nicht beschrieben. Hören Sie Angela Winkler und Bruno Ganz in einer Aufnahme aus dem Jahr 1982 und Sie werden verstehen, dass die Welt der Liebenden in Stimmungsschwankungen, Seufzern und Pausen steckt. Regie führte Rainer Klute. Er organisiert Sprachkunstwerke wie Musik und mit Musik. Brandung. Ein Hörspiel von Gerhard Kelling. Wie heißt du? Und du? Ich habe zuerst gefragt. Und ich will zuerst antworten. Rate. Susi? Falsch. Rosi? Nein. Frigga? Ah, Ivo. Frigga. Friederika? Kalt, kalt, kalt, kalt. Mathilda? Ach. Ludmilla? B. Florentine? Afasine? Hilda? Oschilda? Eugenia? Julia. Romeo. Gogi. Nein. Lilly. Nein. Amala. Nein. Dann weiß ich's nicht. Und du? Ich? Ja. Wie heißt du? Wie ich heiße? Ja. Albert, Jürgen, Peter, Heinrich, Richard, Helmut, Günther, Alfred, Adrian, Arthur, Arnfried, Aaron, Adolf, August, Answald, Berthold, Bernhard, Bruno, Cäsar, Christian, Dieter, Friedrich, Gustav, Hänschen, Imi, Jegor, Kurti, Ludwig, Ludwig, Ludwig, Ludwig, Manfred, Norbert, Otto, Paul, Horst, Peter, Ludwig, Jürgen, Peter, Ludwig, Jürgen, Norbert, Sigmund, Frieder, Ludwig, Jürgen. Du? Ja. Was ist das? Ein Stein. Und das? Noch ein Stein. Und das? Ein Zweig. Nein. Ein Ast? Nein. Eine Wurzel. Ja. Und das? Eine Ameise. Und das? Die Sonne. Und das? Das Meer. Und das? Ein Samtkorn. Und das? Ein Haar. Und das? Ein Finger. Und das? Dein Mund. Und das? Dein Auge. Und das? Deine Nase. Und das? Deine Stirn. Und das? Dein Haar. Und das? Dein Ohr. Nein. Dein Ohrläppchen. Und das? Dein Ohr. Und das? Dein Hals. Und das? Deine Schulter. Und das? Deine andere Schulter. Ich mag dich. Ich mag dich ja auch. Ich kann nicht mehr. Also. Du bist albern. Ja. Was magst du an mir? Deine Stimme. Und was noch? Deine Augen. Und noch? Deine Hände. Und noch? Deine Bewegungen. Und noch? Dein Gang. Und? Wie du lachst. Und? Und? Und? Und wie du dich anziehst. Sonst nichts. Doch. Was? Alles. Was alles? Alles. Alles? Absolut alles. Und meine zu große Nase? Ach, das habe ich noch gar nicht gesehen. Und mein Muttermal? Das ist sehr schön. Mein krummer Rücken? Das bildest du dir ein. Meine Gier beim Essen? Hinreißend. Alle meine Fehler. Die besonders. Ich bin ein schlechter Mensch. Das bin ich auch. Ich bin habgierig. Das mag ich an dir. Ich bin egoistisch. Ach, wer ist das nicht? Flatterhaft. Wen schon? Kalt. Glaube ich nicht. Ich lüge. Soll vorkommen. Ich bin untreu. Mir nicht. Ich hab dich gewarnt. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Du? Ja? Warum ist das so? Was? Alles. Es ist eben so. Findest du es schön? Ach, sehr schön. Wirklich? Ja. Ich auch. Hörst du? Was? Sei mal still. Was denn? Ein Geräusch. Nein. Wie ein Bellen. Nein. Oder Kinder. Ich höre nichts. Du musst ganz still sein. Jetzt? Ja. Jetzt höre ich es auch. Nicht? Ja. Jetzt Jetzt ist es vorbei. Jetzt wieder? Jetzt wieder nicht. Wie eine Tür im Wind. Oder das Quietschen einer Schaukel. Oder ein Bagger. Oder ein Boot am Bootsteg. Jetzt ist es verschwunden. Ja. Ganz still. Psst. Nichts mehr. Nein. Aber du hast es gehört. Ich hab's gehört. Ich auch. Ich hab's auch gehört. Wir haben es beide gehört. Küss mich. Ich bin so glücklich. Ich auch. Ich habe so Angst. Warum? Ich weiß nicht. Wenn ich doch wüsste. Was? Sag was. Was? Was du denkst. Ich denke nichts. Man denkt immer was. Ich nicht. Dann, was du fühlst. Ich fühle dich. Ist das alles? Nein. Was fühlst du noch? Ich weiß nicht. Das weiß man doch. Ich nicht. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Aber ich liebe dich. Ich liebe dich aber auch. Liebst du mich noch? Ja. Noch? Ja. Und wie ist es jetzt? Unverändert. Und jetzt? Immer noch. Und nachher? Nachher erst recht. Und morgen? Ja. Und in einer Woche? Ja. Und in einem Jahr? Ja. Bestimmt. Ich weiß nicht. Warum liebst du mich? Ich weiß es nicht. Es ist eben so. Sehr? Sehr. Wie sehr? Sehr, sehr, sehr, sehr, sehr. Wie sehr ist sehr, sehr, sehr, sehr, sehr? Das ist sehr, sehr, sehr, sehr, sehr. Sehr, sehr. Sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr? Genau. Ich liebe dich aber viel mehr. Wie viel mehr? Viel, viel, viel, viel mehr. Nur viel, viel, viel, viel mehr? Nein, viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel mehr. Ah, aber ich dich noch viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel mehr. Viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel mehr? Nein, viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel mehr. Wirklich? Ganz bestimmt. Eigentlich sogar viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel mehr. So viel mehr liebst du mich, als ich dich. Ungefähr. Hast du viele Frauen geliebt? Ach, das kommt drauf an. Worauf? Was man unter Liebe versteht. So wie mich? Keine. Und anders? Eine, zwei, drei. Vier, fünf, sechs. Nein, so viele nicht. Sechs? Nein. Aber fünf? Ach, weiß ich nicht mehr. Vier waren es. Höchstens drei. Drei? Also eigentlich nur zwei. Also zwei. Genau genommen eine. Eine? Ja. Und wie hast du sie geliebt? Anders. Wie anders? Weniger? Nein, nicht weniger, anders. Wirklich anders? Ganz anders. Und du? Was? Wie viele Männer hast du geliebt? Ich liebe nur dich. Und früher? Wann früher? Früher. Da habe ich nicht geliebt. Aber du hast es geglaubt. Aber heute weiß ich es besser. Keine Täuschung? Ich weiß es. Du? Du? Du? Ja. Du? Ja. Du? Ja. Du? Du liebst mich nicht. Doch. Beweise. Was soll ich tun? Was kannst du? Ich laufe für dich einmal quer durch die ganze Stadt und zurück. Wie fantasielos. Ich fahre für dich zum Nordpol und hol dir ein Eisbärfell. Ich habe aber schon einen Fellmantel. Ich schreibe dir einen Liebesbrief von 100 Seiten. Viel langweilig. Ich schenke dir alles, was ich besitze. Dann hast du mich gekauft. Ich reiße für dich einen Baum aus. Der arme Baum. Lieber nein. Ich verschleppe dich auf einen Ozeanriesen und mache mit dir eine Weltreise. Dann werde ich seekrank. Na, dann gehe ich als Heizer allein auf den Ozeanriesen und bleibe ein Jahr weg, ohne eine andere Frau anzusehen. Und was mache ich in der ganzen Zeit? Oder ich will nie mehr schlafen, sondern immer bei dir sitzen und deinen Schlaf bewachen. Dann hätte ich aber einen müden Liebhaber. Dann weiß ich nichts mehr. Siehst du, du liebst mich nicht. Aber was hätte ich sagen sollen? Du hättest mich an der Hand nehmen sollen, mit mir in den Wald gehen, auf eine einsame Lichtung. Und da hättest du ein Lager aus Gras machen sollen und mich lieben, dass die Sonne vor Scham sich hinter einer Wolke versteckt hätte. Die Sonne steht aber schon tief und bis wir dort hingekommen wären, wäre sie schon untergegangen gewesen. Ja, dann? Und einsame Lichtungen sind auch sehr selten geworden. Ja, dann? Und es ist auch gar kein Wald in der Nähe. Ja. Thank you. Ich wünschte, dass du jetzt nicht da wärst. Warum? Dann könnte ich dich mehr lieben. Liebst du mich denn nicht mehr? Doch. Soll ich gehen? Nein. Ich mache dann vielleicht jetzt doch einen kleinen Spaziergang. Ja. Ich komme dann bald zurück. Wie du meinst. Und was meinst du? Es ist mir egal. Dann kann ich auch bleiben. Ja. Ach, geht doch. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Aber ich möchte jetzt, dass du gehst. Ich aber nicht. Gerade wolltest du noch. Nein. Im Grunde ist es doch schön hier. Finde ich auch. Ich bin gerne hier mit dir. Ich auch. Wenn du jetzt nicht hier wärst, hätte ich schrecklich Sehnsucht. Ich bin ja da. Gott sei Dank. Und ich bleib ja auch. Bestimmt. Ganz bestimmt. Nimm mich in die Arme. Komm. Wie schön das ist. Ja. Jetzt hätten wir uns beinahe gestritten. Wieso denn? Eben. Ja, wir haben aber nicht gestritten. Nein, nicht wahr? Nein. Versprichst du, nie mit mir zu streiten? Kann man das? Versprechen? Ja. Wenn man ganz stark will. Also dann, ich verspreche es. Aber wirst du es auch halten? So gut ich kann. Gut. Ich verspreche es auch. Ganz fest. Ganz, ganz fest. Glaubst du, wir verstehen uns noch? Ich finde, wir verstehen uns immer besser. Manchmal kommst du mir so bekannt vor. Das ist ganz natürlich. Ich mag dich manchmal gar nicht mehr leiden. Das kommt vor. Ich finde dich manchmal richtig lächerlich. Macht nichts. Ich verachte dich manchmal richtig. Das ist eine Prüfung. Kann dich denn gar nichts beunruhigen? Doch. Wenn du immer solche Fragen stellst. Ich habe dich soeben betrogen. Wie das? In Gedanken. Mit wem? Ist auch egal. Ich will es wissen. Ich will es nicht sagen. Da müssen wir uns trennen. Wie du meinst? Sag es. Was? Mit wem hast du mich betrogen? Ich habe dich nicht betrogen. Doch, in Gedanken. Woher willst du das wissen? Du hast es selbst gesagt. Ich habe nicht die Wahrheit gesagt. Du hast mich also nicht betrogen? Nein. Warum hast du es denn gesagt? Weil ich unglücklich war. Und bist du noch unglücklich? Nein. Bestimmt nicht? Nein. Dann ist alles gut. Du hast mich belogen. Ich habe dich nicht belogen. Du hast behauptet, du hättest mich betrogen. Das habe ich auch. Du hast mich also doch betrogen? Ja. Und wie? Indem ich es gesagt habe. Das zählt nicht. Und es zählt doch. Für mich nicht. Ich bin sehr traurig. Und warum? Weil du gelogen hast. Es gibt keine Lügen. Woher hast du das denn? Von dir. Es gibt keine Lügen, das stimmt. Weil, wenn ich die Unwahrheit sage, steckt darin eine andere Wahrheit. Ich sage zwar nicht wörtlich die Wahrheit, aber in einem dahinterstehenden Sinn wohl. Man muss nur hören können. Die Wörter haben nämlich keine eindeutige wörtliche Bedeutung. Ihre Bedeutung ergibt sich immer erst aus ihrer Zusammenstellung mit anderen Wörtern. Also ergibt sich die Wahrheit auch immer erst aus der Zusammenstellung vieler Bedeutungen. Also ergibt sich die Klugheit immer erst aus dem Erkennen vieler Wahrheiten. Aber es gibt weder die Bedeutung, noch die Wahrheit, noch die Klugheit. Und auch nicht die Liebe. Die Liebe auch nicht. Liebst du mich? Ich weiß nicht. Du? Du? Ja. Ja, was denn? Nein, du zuerst. Wir bleiben noch ein Jahr zusammen. Wieso? Weil wir beide genau im selben Moment dasselbe gesagt haben. Nur ein Jahr? Wenigstens ein Jahr. Aber was wolltest du eigentlich sagen? Nein, du zuerst. Nein, du. Ich habe meins vergessen. Ich meins auch. Schade. Ja, da kann ich nichts machen. Du hast mich doch noch lieb. Weißt du das nicht? Und wenn ich mich nun irre? Dann hast du eben Pech gehabt. Ich mache übrigens eine kleine Reise. So. Wohin denn? Ich fahre morgen nach Bielefeld. Was willst du denn in Bielefeld? Ach, da wohnt eine frühere Freundin von mir. Die will ich besuchen. Und wie kommst du dazu? Sie hat mich angerufen. Sie möchte sich mit mir aussprechen. Nur aussprechen? Mal sehen. Ist das wirklich wahr? Warum nicht? Und wie lange bleibst du? Kommt drauf an. Einen Tag? Vielleicht zwei. Liebst du sie? Wie kommst du denn darauf? Ich bin eifersüchtig. Auf wen? Auf deine Freundin in Bielefeld. Meine frühere Freundin. Das ist egal. Ganz und gar nicht. Fahr nicht. Wie bitte? Fahr nicht zu ihr. Aber warum? Weil ich dich darum bitte. Ich habe es ihr versprochen. Dann musst du dein Versprechen eben brechen. Ich denke nicht daran. Gut. Dann fahre ich auch. Wohin? Zu einem früheren Freund. Ich kann dich nicht daran hindern. Nein. Entschuldige. Lass mich. Ich habe gesagt, entschuldige. Was denn? Was ich gesagt habe. Ich habe es mir überlegt. Du fährst also nicht? Natürlich nicht. Das war doch nur im Ärger. Gut. Aber du musst auf jeden Fall fahren. Du bist nicht mehr dagegen? Nein. Aber ich kann die Reise schon auch absagen. Das möchte ich lieber nicht. Und du bist nicht mehr eifersüchtig? Bestimmt nicht. Und du meinst wirklich, ich soll hinfahren? Ja. Dann fahre ich also? Ja. Und vergiss mich nicht. Ist sie eigentlich schön? Wer? Deine frühere Freundin. Ach, es geht. Aber klug. Nein, warum? Irgendwomit muss sie dich ja betört haben. Ach, gar nicht. Ich hab sie einfach gern. So wie mich? Dich liebe ich. Und sie? Oh. Ich möchte, dass du dich ganz frei fühlst. Das tue ich auch. Nimm auf mich keine Rücksicht. Wie meinst du das? So wie ich es sage. Du musst wissen, was du willst. Und du? Ich auch. Und was willst du? Ich will dich. Ich dich auch. One, two, three! Hör mal. One, two, three, y'all! Ich höre. Ja. Weißt du, wer das ist? Natürlich weiß ich, wer das ist. Und wer? Chuck Berry. Irrtum, meine Liebe. Chuck Berry hat niemals so gesungen. Natürlich hat er. Du hörst es ja. Das ist nicht Chuck Berry. Sondern? Es war Chuck Berry. Nein. Es war Jerry Lee Lewis. Das war aber niemals Jerry Lee Lewis. Wenn ich es aber sage. Dann irrst du dich eben. Ich irre mich nicht in solchen Sachen. Du irrst dich öfter, als du denkst. Wie hast du das gemeint? Was? Dieses, du irrst dich öfter, als du denkst. Das ist mir so rausgerutscht. Du hast doch etwas damit gemeint. Es tut mir leid. Etwas Bestimmtes. Ich habe gesagt, es tut mir leid. Du willst es also nicht sagen? Nein. Was du hier machst, ist ganz schön beschissen. Ich? Ja, wer sonst? Ach, mach dich doch nicht lächerlich. Also Streit. Streit. Kannst du haben. Da haben wir den Salat. Ja. Du sagst einfach ja. Ja. Aber verstehst du denn nicht, dass man so etwas nie wieder aus der Welt schaffen kann? Na und? Na und? Ist dir denn alles egal? Nein. Mir auch nicht. Wer hat denn angefangen? Ja, wer? Ich doch nicht. Ich etwa? Ist ja auch egal, wer angefangen hat. Finde ich eigentlich auch. Ob es nun Chuck Berry oder Jerry Lee Lewis war. Fängst du schon wieder an. Oder meinetwegen Little Richard. Deswegen muss man sich doch nicht streiten. Darum ging es ja auch gar nicht. Warum denn dann? Manchmal streitet man und weiß gar nicht warum. Natürlich ist ein Grund vorhanden. Aber es ist nicht gesagt, dass er den Streitenden auch bewusst ist. Wahrscheinlich ist das auch ganz egal. Oder noch anders. Vielleicht ist es sogar besser, über etwas Nebensächliches zu streiten, als über das Eigentliche. Es ist, als ob man das Eigentliche davor beschützen möchte, ans Licht gezogen zu werden. Das lichtscheue Eigentliche. Das lichtscheue Gesinde. Friedenspfeife? Hau. Abgemacht. Lass uns das bloß nicht nochmal machen. Nein, um Gottes Willen. Komm, wir machen jetzt was ganz Tolles. Nimm mich doch erst mal in den Arm. Es ist verrückt. Dabei habe ich dich so lieb. Und ich erst. Weißt du, was ich mir manchmal vorstelle? Nein, was denn? Wir beide. Arm in Arm. Mit 70. Einer halb lahm, der andere halb blind. Beide taub. Wie wir die Straße überqueren. Am Stock gebeugt. Die Stürme des Lebens auf unseren Buckeln. Gebeutelt und gerüttelt. Gerüttelt und geschüttelt. Zwei knorrige Eichbäume, denen nichts mehr etwas anhaben kann. Weil ihnen schon alles angehabt wurde. Genau. Durch alle Prüfungen durch. So dass man nicht einfach aus Gewohnheit zusammenbleibt. Oder weil man es anders nicht schafft. Sondern aus freien Stücken. Das wäre erst Liebe. Das wäre schön. Und Liebe gibt es nicht. Und es gibt doch Liebe. So? Wo denn? Was ist denn zwischen uns? Ja, was ist das? Du? Ja. bin manchmal so traurig. Wie meinst du das? Ich weiß nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, ich lebe gar nicht richtig. Und wieso? Ich bin dann so taub, so leer. Das geht vielen Menschen so. Das hilft mir aber nicht. Ich bin manchmal auch sehr verzweifelt. Ich habe aber richtige Todesgefühle. Vielleicht ist das bei dir psychisch. Ich glaube, ich lebe nicht mehr lange. Unsinn. Manchmal denke ich, du solltest dir eine andere Frau nehmen. Aber warum? Ich habe doch dich. Hast du mich? Etwa nicht? Was man festhält, das verliert man. Und nur was man loslässt, kann man wirklich behalten. Du bist so klug. Ja? Aber eins verstehst du nicht. Was? Mich. Wenn ich dich nicht verstehe, so kann das nur heißen, dass ich mich selbst nicht verstehe. Das stimmt ja auch. Dass ich mich selbst nicht verstehe? Ja. Und woher weißt du das? Das weiß ich einfach. Ich muss für eine Zeit weg. Wohin? Nach Hamburg. Geschäftlich? Ja. Und wie lange? 2 Wochen. Unbedingt? Unbedingt. Rufst du mich an? Natürlich. Jeden Tag? So oft ich kann. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Ich bin's. Wie geht's dir? Sehr gut. Ich habe ein gutes Gefühl. Ein ganz gutes Gefühl. Also im Grunde geht es voran, wenn es manchmal auch verdammt schwer ist. Ich habe viele Bekannte getroffen und viele Menschen kennengelernt. Ja, was dabei rauskommt, das kann man noch nicht sagen. Jedenfalls ist alles sehr aufregend. Und du? Ich? Alles okay? Ja, alles okay. Wann kommst du zurück? Wenn hier alles klar ist. Komm bald. Ja. Ich habe dich betrogen. Wann? Gestern. Mit wem? Du kennst ihn nicht. Und woher kennst du ihn? Von früher. Und wie? Er rief mich an. Und? Wir haben uns getroffen. Wir sind zusammen essen gegangen. Und dann? Und dann? Wir waren ein bisschen betrunken und wir mochten uns. Es war sehr schön. Ihr werdet euch wiedersehen? Nein. Warum nicht? Warum? Vielleicht liebst du ihn. Nein. Wenn du es mir erzählst, ist es genau genommen kein Betrug. Nein. Wir müssen uns immer alles erzählen. Ja. Weil es dann nicht so schlimm ist. Ja. Wirst du es wieder tun? Und du? Ich? Liebst du mich? Ich weiß nicht. Ich bin im Grunde sehr empört. Warum? Machst du es dir nicht ein bisschen einfach? Womit? Na ja. Du meinst meinen Fehltritt? Was sonst? Ich weiß nicht, was du meinst. Was ich meine. Ich meine, ich fahre für 2 Wochen weg und schon ist es passiert. Ist das nicht ein bisschen primitiv? Nein, gar nicht. Ich finde aber schon. Was du findest, ist mir egal. Ist das dein Ernst? Nein. Warum sagst du denn sowas? Du hast mich gereizt. Und du? Ich habe getan, was ich musste. Und wenn ich es ebenso machte? Tu's doch. Willst du das? Ich weiß nicht. Wie merkwürdig. Was denn? Ja, wie sich langsam alles verschiebt. Wieso? Ich habe dich sehr geliebt. Ich dich auch. Ich liebe dich noch. Ich dich auch. Und doch ist es anders. Was meinst du? Ich habe eine Frau kennengelernt. So. Interessiert es dich nicht? Doch. Sie ist sehr anders als du. Und wie? Irgendwie jünger. Ist das alles? Nein, aber es fällt mir nicht leicht, von ihr zu reden. Sie ist viel weniger erfahren als du. Viel naiver. Das glaubst du. Sie ist sogar etwas linkisch. Übrigens ist gar nichts gewesen. Ich habe sie nur 2-3 Mal getroffen. Nichts weiter. 2-3 Mal? Ja, ich mag sie irgendwie. Und dann nimm sie dir doch. Bist du eifersüchtig? Na, warum nicht? Vielleicht habe ich ja alles nur erfunden. Na, hast du sie wiedergesehen? Wen? Deine Freundin. Ja. Und? Was und? Na, war schön. Ich möchte nicht, dass du so darüber sprichst. Ach, der Herr möchte nicht, dass ich so darüber spreche. Aber er tut, was ihm gefällt. War das nicht unsere Abmachung? Was für eine Abmachung? Du weißt genau, was ich meine. Du meinst, was ich damals getan habe? Das ist vorbei. Was heißt denn vorbei? Vorbei heißt vorbei. Ich möchte nicht wieder streiten. Nein. Vielleicht ist es besser, wir gehen auseinander. Ist das ein Vorschlag? Ich frage dich. Möglicherweise hast du recht. Ja, möglicherweise. Lass uns das gut überlegen. Hast du es dir überlegt? Und du? Ich weiß nicht, vielleicht ist es wirklich besser. Ja. Ich habe dich sehr geliebt. Ich dich auch. Sehr. Ich bin sehr glücklich mit dir gewesen. Und ich erst. Es war eine schöne Zeit. Jetzt, in diesem Augenblick, habe ich dich gerade wieder sehr lieb. Ich dich auch. Ganz so wie früher. Genau so. Liebst du mich? Ich weiß nicht. Was ist denn zwischen uns? Ja, was ist das? Was meinst du? Werden wir uns eines Tages fremd werden und vergessen? Ich werde dich nie vergessen. Ich dich auch nicht. Was wirst du tun? Ich weiß nicht, vielleicht mich verlieben. Das würde ich auch gern. Und deine Freundin? Das ist vorbei. Das war nie etwas Ernsthaftes, jedenfalls von meiner Seite. Ich denke, sie war so süß. Ja, aber wir passen doch gar nicht zusammen. Warum nicht? Nicht so wie wir. Ach was. Wie du und ich. Ach Unsinn. Du musst es nur wollen. Brandung. Ein Hörspiel von Gerhard Kelling. Mit Angela Winkler und Bruno Ganz. Ton Manfred Rabbel und Sören Peers. Regieassistenz Tanja Schmidt. Regie Rainer Klute. Nun sind wir schon sehr weit voneinander entfernt. Ja, es geht schnell. Wie fühlst du dich jetzt? Bist du glücklich? Ich weiß nicht, das ist alles noch so neu. Du machst gut, ja? Bestimmt. Und du auch, versprichst du? Klar. Und irgendwann sehen wir uns. Auf jeden Fall. Und melde dich mal, ich würde mich freuen. Klar, mache ich. Aber du auch. Also, bis irgendwann. Bis demnächst. Bis bald. Vielleicht bis bald. Ich liebe dich. Du? Ja. Du? Du?